Tatsächlich ist es schwer, einen archäologischen Fall zu finden, der uns persönlich mehr anginge. Die Schamanin von Bad Dürrenberg entstammt dem Mesolithikum, der auf das Ende der Eiszeit folgenden Mittelsteinzeit. Das mag spröde klingen, doch stellt diese Phase eine entscheidende Wegscheide der Menschheitsgeschichte dar. Es kündigte sich bereits das Neolithikum an, die Zeit, in der die Menschen begannen, ein neuartiges, nämlich sesshaftes Leben mit Ackerbau und Viehzucht zu führen. Wir können hautnah den Anfang jener komplexen Veränderungen beobachten, denen wir die moderne Welt verdanken, mit all ihren Wunderwerken, aber auch den unzähligen Problemen, die uns heute zusetzen und deren Tragweite wir noch nicht in Gänze erkannt haben. Vielleicht mag die Gletschermumie des vor 5300 Jahren in den Alpen umgekommenen Ötzi spektakulärer erscheinen. Auch hat er der Wissenschaft ungemein wertvolle Erkenntnisse beschert. Doch stammt Ötzi bereits aus der Zeit, als die Menschen ihre ursprüngliche Lebensweise aufgegeben hatten? Ohne dass das despektierlich klingen soll. Die Welt eines neolithischen Alpenbauern ist für unser heutiges Alltagsleben von eher untergeordneter Bedeutung. Auch die Schätze des Tutanchamun sind um Lichtjahre grandioser als die Funde aus Bad Dürrenberg. Der goldene Sarkophag ist eines der prachtvollsten Stücke der Archäologie, trotzdem. So viel Wissen wir aus der Grabkammer im ägyptischen Tal der Könige gewinnen mögen, verrät uns deren Pomp vor allem etwas über das Leben der Herrscherelite im alten Ägypten vor 3300 Jahren. Mit unseren persönlichen Sorgen hat dieser Pharao, so wunderbar er auch sein mag, nichts zu tun. Anders verhält es sich mit dem Doppelgrab, das hoch über der Saale im heutigen Kurpark von Bad Dürrenberg unweit der für seine Zaubersprüche bekannten Stadt Merseburg liegt. Als reichste Bestattung seiner Zeit in Mitteleuropa ist das Grab nicht nur archäologisch außergewöhnlich. Es geht uns alle an. Und zwar aus mindestens fünf Gründen. Erstens, es stammt aus jener Epoche, in der sich unser Schicksal entschied. Jene beiden, die dort in rot gefärbter Erde gebettet 9000 Jahre verbrachten, als lägen sie im Mutterbauch der Erde, gehören zu den letzten, die in der Mitte Europas so lebten, wie es die Menschen die längste Zeit der Evolutionsgeschichte getan haben.